website. Wenn ihr mehr hören möchtet, dann diese Zeugnisse gibt es auch auf unserer Website. And we're inviting people to also do some of the same interviews, only not just about Reset, but about what God is doing in your life. Und wir fragen demnächst auch noch mehr Leute, ob sie solche Interviews auch geben wollen, aber nicht nur in Bezug zur Gemeinde, sondern generell, was Gott in ihrem Leben tut. And so if you have a testimony, Austin is the man in the back there who's videotaping these. Also wenn ihr ein Zeugnis habt, Austin dort im Hintergrund, er nimmt diese Videos auf. And so let's share what God's doing in our lives. Also lasst uns miteinander teilen, was Gott in unserem Leben tut. I was thinking, well, I want to do one of those. Ich habe selbst gedacht, Mensch, ich möchte auch so gern eins davon machen. And then I thought, no, you see my face too much. Aber dann habe ich gesagt, nee, ihr seht mein Gesicht sowieso schon genug. You don't need to hear. You hear from me almost every week. Ihr hört mich ja schon jede Woche, also. But we don't hear from you every week. Aber wir hören nicht von euch jede Woche. So please, if you've got something that you'd like to share, see Austin. Also wenn ihr etwas habt, was ihr gerne teilen möchtet, dann fragt Austin, er nimmt euch auf. This morning I'm gonna start off our message. It's a little strange for a church. Heute Morgen werde ich euch was mitteilen und das ist ein bisschen komisch für eine Gemeinde. Did anybody receive my Facebook notice about what I'm speaking about this week? Hat jeder meine Facebook-Notiz gelesen, worüber ich spreche diese Woche? How many people? Wie viele von euch haben das gesehen? Did you see? I was not at home. Okay, good. Okay, I'm going to talk about something very peculiar for a church. Ich spreche über etwas sehr Ungewöhnliches in unserer Gemeinde. I'm going to talk about superheroes this morning. Ich werde über Superhelden heute Morgen sprechen. Very strange. Sehr komisch. Don't run out, please. Don't run out. Rennt nicht weg, bitte. Stay for a few minutes. Bleibt ein paar Minuten hier sitzen. Enough time for me to put my cape on. Genug Zeit, damit ich meinen Umhang umlegen kann. No. Nein. Okay. Priscilla has a cape, not me. Also okay. Priscilla hat einen Umhang, nicht ich. the first superhero was Superman. Der erste Superheld war Superman. He was created in 1938. Er wurde 1983. And something I found out actually yesterday from someone. Und gestern habe ich von jemandem herausgefunden. Most of these superheroes were created by Jewish people. Die meisten dieser Superhelden wurden von jüdischen Künstlern geschaffen. And I thought to myself, very interesting with the whole concept that superheroes have. Es ist sehr interessant mit diesem Konzept, was Superhelden ja so an sich haben. You know, right now, today, in today's world, superheroes are really a popular thing. In der heutigen Welt sind Superhelden wirklich eine ganz berühmte, populäre Sache. We got all kinds of movies about them. Wir haben alle möglichen Arten von Filmen über diese Superhelden. And the whole basic concept is this. Das ganze grundlegende Konzept ist folgendes. People have these superpowers to be able to go out and rescue other people from evil and from bad things that are happening. Das Konzept ist folgendes, die Superhelden, die haben bestimmte Kräfte und diese Kräfte werden eingesetzt, um die Menschen vom Bösen und von schlechten Sachen zu befreien. I went on the internet, on Wikipedia to look at how many superheroes there are. Ich bin ins Internet gegangen, bei Wikipedia habe ich nachgeschaut, wie viele Superhelden es gibt. There was too many for me to list. Aber es gibt so viele, viel zu viele, um sie alle aufzulisten. But listen to this. Aber hört folgendes. There's 40 with the name Captain. Es gibt allein 40 mit dem Namen Captain. 7 with the name Doctor. 7 mit dem Namen Doktor. 9 with the name Super something. Super. 9 mit dem Namen Super irgendetwas. Super. Again, too many to even list. Also nochmal viel zu viele, um die überhaupt alle aufzulisten. But how about this? Aber was ist mit folgendem? There are at least 50 real life superheroes. Es gibt wenigstens 50 echte lebende Superhelden. Not cartoons. Keine Cartoons. People who actually put on suits and capes and costumes and go out to help other people. Wirklich Leute in Kostüm und Umhängen, die rausgehen, um anderen zu helfen. These are real people. Das sind echte Leute. This is not a joke. Das ist kein Scherz. These are real people. Now, I want to introduce you to a few of them. Ich möchte euch ein paar von ihnen vorstellen. Okay, the next slide. Das nächste. There's Super Mario. He's very famous in Mexico City. Er ist Super Mario, der ist sehr berühmt in Mexico City. There's Fantastica, she helps women in New York City. Und auch Fantastica, sie hilft jungen Frauen in New York City. Okay, next. Then there's Citizen Prime, he's in Phoenix, Arizona. Und auch Citizen Prime, der in Phoenix, Arizona sitzt. Then there's Captain Ozone. He tries to save the ozone. Und Captain Ozon, er versucht den Ozon zu retten. Then there's the Eye. Dann das Auge. He's actually from close to my hometown. I didn't know that. Also er lebt in Kalifornien, dicht an Jims Heimatstadt. I've been in the town that he patrols. Also er war in der Stadt, wo er diese Kontrolle drüber when hat. When I'm there in nächstes July, Mal, wenn I'm ich da bin, for him. I'm dann werde ich ihn suchen. The He's Eye. Called the Eye. He tries to find criminals. Er versucht Kriminelle zu finden, aufzuspüren. And then there's Mr. Silent. Und Mr. Silent. In Indianapolis. In Indianapolis. Let's see. What else? What do I have next? Do I have anything else? No. Okay. That's it. Das okay. That's all I wanted to say about the real life people. Das sind also echte Leute. But you know, so what does this have to do with Church of Christianity? Aber was hat das jetzt zu tun mit Gemeinde und Christentum? You know, these people are doing a pretty interesting thing. Diese Leute tun ein sehr interessantes Ding. They're actually trying to help other people. Sie versuchen eigentlich anderen Menschen zu helfen. It's not just the costumes they're putting on and trying to get attention. Es geht nicht nur um die Kostüme, die sie anlegen, um Aufmerksamkeit zu erlangen. They're actually going out and they're trying to rescue people who are in trouble. Sie gehen hinaus und versuchen wirklich Leute zu retten, die sich in Not befinden. Trying to stop evil things that are happening. Sie versuchen das Böse zu stoppen, was passiert. And that's a pretty good thing. Und das ist eine ziemlich gute Sache. You know, we've been talking a lot about the Good Samaritan. Wir haben sehr viel über den guten Samariter gesprochen. We've been talking about helping people who are in need. Wir haben darüber gesprochen, Menschen zu helfen, die sich in Not befinden. And you know that the Bible is full of that kind of heart, that kind of heart. Und die Bibel ist voll von dieser Art des Herzens. Now, I want to ask you, how many of you want to help people? Nun frage ich euch, wie viele von euch wollen Menschen helfen? Now, I know your hand's not going to go up because you're going to say, Jim, you're going to ask me to get into a costume. No, don't worry. Nee, ihr traut euch jetzt noch nicht die Hände zu erheben, weil ihr Angst habt, dass ich euch in ein Kostüm stecke. But how many of us really do have it in our hearts that when we see somebody in real trouble, we want to help rescue them? Aber wie viele von euch haben das wirklich auf dem Herzen, wenn sie Leute in Not sehen, denen zu helfen, die zu retten? Is there anybody? Yeah. Gibt es welche? Isn't that the heart of Jesus Christ? Denn ist es nicht das Herz, was Jesus auch hat? He came to save and to rescue those who are in trouble. Er ist doch gekommen, um sie zu retten und befreien, diejenigen, die in Not sind. And I just want to bring across a message this morning. Und ich möchte einfach diese folgende Botschaft mit euch teilen. That God has called us to be superheroes in people's lives. Gott hat uns dazu berufen, Superhelden und einfach zu sein im Leben der anderen. Now you might not understand that statement, but as we go in this message this morning, you'll understand it more. Vielleicht versteht ihr es jetzt noch nicht, aber ich werde das noch erklären. You know, we look at these let's say Superman and things, and he flies and he does all kinds of super power things. Und wisst ihr, wenn wir Superman uns angucken, er fliegt und hat all diese Superkräfte. And he stops bullets. Und er hält alle möglichen Hindernisse auf. He goes faster than a train. Er ist schneller als ein D-Zug. And all of these magical things. Und alle diese magischen Sachen. And then we look at real life. Und dann schauen wir uns das echte, wahre Leben an. And we say, yeah, that's just a comic, that's just imagination, he's got those powers. Und dann sagen wir uns, ja, das ist ja nur Comic, ein Trickfilm, eine Vorstellung, das ist ja nur im Film so. But of course we don't have those powers. Aber natürlich haben wir ja nicht diese Art von Kräften. Real life, we're just real people. Im wahren Leben sind wir einfach echte Menschen. We have all these limitations on us as real people. Und wir haben natürlich alle diese Begrenzung als normale Menschen. But you know, when we look into the Bible, we might see something a little different. Aber wisst ihr, wenn wir uns die Bibel anschauen, dann könnten wir einige dieser Dinge ein bisschen anders ansehen. And this is very interesting, church. Das ist wirklich interessant, Gemeinde. Are we really as limited as we think we are? Sind wir wirklich so begrenzt, wie wir denken, dass wir es sind? The Bible says we're not. Die Bibel sagt, wir sind es nicht. The Bible says that we have power available to us and can work through our lives that can do incredible things. Die Bibel sagt, dass wir Kräfte, Kraft in uns haben, die uns dazu befähigt, unglaubliche Dinge zu tun. You think, well, I can't be like a superhero to somebody. Und vielleicht denkst du, ja, ich kann da nicht wie ein Superheld für irgendjemanden sein. But I really want to, from the biblical standpoint, I want to really ask you, maybe that's not true. Maybe you really can be. Vielleicht ist das nicht wahr. Vielleicht kannst du doch einer sein, vom biblischen Standpunkt aus. Let's take a look at some people who may look like superheroes in the Bible. Lass uns doch einen Blick auf die Leute werfen, die vielleicht sogenannte Superhelden sein könnten in der Bibel. And think about the things that they did. Und denkt an die Sachen, die sie getan haben. And I'm not looking at Jesus right now. Und ich schaue jetzt nicht nur allein auf Jesus. I'm looking at regular people. Ich schaue auf ganz normale Menschen. So let me share with you a few of these people who did incredible things. Also lass mich euch ein paar Leute vorstellen, die unglaubliche Sachen getan haben. And we'll look at some pictures to relate to this. Und wir schauen uns ein paar Bilder dazu an, damit wir einen Bezug dazu haben. How about Moses? Wie steht's mit Mose? He comes, he's delivering God's people. Er befreit das Volk Gottes. And he comes up to the Red Sea. Und er kommt dann zum Roten Meer. And there's no way the armies are chasing him and they're going to destroy the people of God. Und es gibt überhaupt keinen Ausweg. Die Armee der Ägypter ist hinter ihm und sie können nicht mehr fliehen. Kein Ausweg. And what happens? Und was passiert? The Lord gives him instructions. He obeys the instructions and the whole sea opens up and he's able to walk through it. Der Herr gibt ihm Anweisungen. Er gehorcht diesen Anweisungen. Das Meer öffnet sich und er findet einen Fluchtweg. I hadn't seen Superman do that. Ich habe noch nicht mal Superman gesehen, wie er sowas vollbracht hat. I see Moses doing it in Aber the Mose hat es in der Bibel getan. How about Daniel? Oder wie sieht's mit Daniel aus? He gets thrown into a lion's den. Er wurde in eine Löwengrube geschmissen. The lions can't eat him. Aber die Löwen konnten ihn nicht essen. That's pretty super power there. Das ist schon eine ganz schöne Superkraft, oder? That's unbelievable. Das ist eigentlich unglaublich. How about David coming against Goliath? Wie sieht's mit David aus, der gegen Goliath kämpfte? This little boy comes against this giant warrior. Der kleine Junge kämpft gegen diesen gigantischen Krieger. I've shared with you before an illustration of the size difference. Ich habe euch schon mal eine Illustration gezeigt von diesem Größenunterschied. In a church I used to be in. Und eine Gemeinde, in der ich mal war. In Texas. We had a professional basketball player. Da hatten wir einen professionellen Basketballspieler. This was a big man. Und es war ein wirklich großer Mann. In fact, his two sons. Seine kleinen Söhne zwei. Went to college playing scholarship basketball because they were also giants. Und die haben auch in ihrer Schule auch Basketball trainiert, weil sie auch so große Giganten waren. So I had this basketball player come to the platform where I was preaching. Also ich habe dann diesen Basketballspieler nach vorne geholt zu dieser Plattform, wo ich gepredigt habe. And we also had a young man who was a professional jockey who raced horses. Und wir hatten auch einen anderen Mann, der war ein professioneller Jockey, der auf Pferden halt geritten ist. And they are very little people. Und das sind wirklich kleine Menschen. And so I had him come to the platform. Und dann ist auch er zur Plattform gekommen. Now I had already calculated what the difference in size was between David and Goliath. Ich habe auch schon berechnet, wie groß der Größenunterschied sein musste. The basketball player had to stand on a high platform. Der Basketballspieler musste auf einer hohen Plattform stehen. As he stood there, there was the difference, and the jockey was standing on the bottom. Und der Jockey hat dann auf dem Boden gestellt, nicht auf der Plattform. The difference in height is unbelievable between the two of them. Und dieser Größenunterschied, wie er in der Bibel auch war, der ist so unglaublich groß. And here comes little David. Und hier kommt klein David. Against Goliath. Gegen Goliath. With no fear. Ohne Angst. And God completely delivers the people. Und Gott hat dieses Volk komplett befreit. That's super hero action. Das ist wirklich eine Superheld-Aktion, oder? That's something that is amazing that God blessed the people of God through this little boy. Das ist doch so erstaunlich, wie Gott dieses Volk gesegnet hat durch diesen winzig kleinen Jungen. How about the three Hebrew boys who were thrown into the fire? Oder was ist mit den drei hebräischen Jungen, die in den Feuerofen geworfen How wurden? How about Gideon who saves the people of God with only 300 people helping him? Wie sieht's mit Gideon aus, der das Volk Gottes gerettet hat mit nur 300 Soldaten, Kriegern? How about Jericho, where Joshua goes in and the walls come down so that the people of God can win a battle? Oder wie sieht's mit Jericho aus, dessen Mauern gefallen sind, damit das Volk Gottes hinein konnte? And of course we know about Jesus. Und natürlich kennen wir auch Jesus. And all of the miracles he worked. Und auch all die Wunder, die er getan hat. But how about this? Aber wie sieht's mit dem aus? The disciples take the amount Jesus gives the disciples enough food to feed maybe two people. Jesus hat seinen Jüngern genug Essen gegeben, um vielleicht zwei Leute Essen zu geben. Just a couple fish and a little bit of bread. Wirklich nur ein paar Stücke Brot, ein paar Stücke Fisch. And they feed more than 5,000. Und doch haben sie über 5,000. They feed 5,000 men versorgt. Plus women and children. Also das waren nur 5000 Männer plus noch Frauen und Kinder dazu. That is superpower. Das ist wirklich eine Superkraft. That is miraculous. Das ist Wunder. That is unbelievable actions. Das sind unglaubliche Aktionen. By regular people. Durch ganz normale Menschen. How about Peter walking on the water? Oder wie sieht's mit Petrus aus, der auf dem Wasser gelaufen here ist? Here comes Jesus, next slide. Hier kommt Jesus. Here comes Jesus in a storm. Jesus kommt in einen Sturm. And Peter sees him. Und Petrus sieht ihn. And gets out of the boat. Und steigt aus dem Boot hinaus. And walks to Jesus on the water. Und läuft auf dem Wasser zu Jesus. That's unbelievable. Das ist unglaublich, unglaubliche Kraft. Peter goes on and he comes to a temple and there's a beggar there and he says, "Hey, I don't have any silver and gold to give you, but I've got something else." Und Petrus kommt auch einmal an einem Bettler vorbei, der um Geld gebettelt hat, aber Petrus sagt ihm, ich habe zwar kein Gold und Silber, aber ich habe etwas anderes. And that man is healed. Und dieser Mann wurde geheilt. The Bible continues to talk about what the disciples did. Die Bibel spricht so viel darüber, was die Jünger getan haben. Remember, these disciples were ordinary people who had ordinary weaknesses. Erinnert euch daran, diese Jünger waren total normale Menschen mit ganz normalen Schwächen. They were afraid of other people. Sie hatten Angst vor anderen Menschen. They ran and they hid from other people. Sie sind weggelaufen von anderen Menschen. And yet God used them in unbelievable ways. Und doch hat Gott sie in unglaublicher Art und Weise gebraucht. We see that Peter raises a young girl from the dead. Wir haben sogar gesehen, dass Petrus ein totes Mädchen auferweckt hat. Peter is in prison and God opens the prison, takes actually the chains fall off of his hands and arms. Petrus war im Gefängnis und dann kam der Engel und hat Petrus von diesen Ketten befreit. Die Ketten sind einfach abgefallen. Philip is following Jesus. Philippus folgt Jesus. He's following the directions of the Holy Spirit. Er folgt der Richtung des Heiligen Geistes. He's baptizing an African. Er hat sogar einen Schwarzen, einen Afrikaner getauft. And he's transported from where he is to another location. Und er wurde sogar transportiert von einem Ort zum anderen, übernatürlich. You know, Star Trek? Ist das Star Trek oder was? Transported? Oder einfach transformiert, gebeamt? I mean, I don't want to get spooky here, but I'm telling you, some very powerful things happen in the Bible. Ich will jetzt hier nicht unheimlich werden, aber ich will euch nur erklären, es sind echt kraftvolle Dinge in der Bibel geschehen. Now let's look at two portions of scriptures describing the actions of the apostles. Lass uns ein paar Schriftstellen angucken dazu, was die Apostel, die Jünger getan haben. We're going to read Acts chapter 5 verses 12 through 16. Wir lesen Apostelgeschichte 5 Vers 12 und 13. Durch die Apostel geschahen viele staunenerregende Wunder unter dem Volk. Die ganze Gemeinde war Tag für Tag einmütig in der Salomo-Halle beisammen. Das Volk sprach voller Lob von ihnen, doch eine heilige Scheu hielt die Außenstehenden davon ab, sich zu ihnen zu gesellen. Okay, and then 11 and 12. Und dann nochmal Apostelgeschichte 19, Vers 11 bis 12. Gott ließ durch Paulus ganz ungewöhnliche Dinge geschehen. Die Leute nahmen sogar seinen noch schweißfeuchten Kopf und Taschentücher und legten sie den Kranken auf. Dann verschwanden die Krankheiten und die bösen Geister fuhren aus den Besessenen aus. Man, this was amazing stuff happening. Oh Mann, das ist so erstaunliches, was passiert ist. Do you think that those people who were healed, who were touched by God, do you think that they were happy? Glaubt ihr, dass die Leute, die berührt von Gott wurden und geheilt wurden, dass sie glücklich waren? Do you think that they were filled with joy because someone came and saved their lives? Glaubt ihr, dass sie voller Freude erfüllt waren, weil jemand gekommen war, um ihnen das Leben gerettet hat? People everywhere today, everywhere are searching for help. Leute überall, wirklich überall suchen nach Hilfe. They're crying out for help. Sie schreien nach Hilfe. They don't know where to go or what to do. Sie wissen nicht, wohin sie gehen sollen oder was sie tun sollen. And God desires for us, his church, to be his hand. Und Gott wünscht sich so sehr, dass wir als Gemeinde seine Hand sind. And we can come and we can see their lives changed and see them rescued. Dass wir kommen und dass wir diese Leben, die in Not sind, verändert sehen und dass Gott retten kann. Now how do these unbelievable things happen like this? Aber wie sind diese unglaublichen Dinge so geschehen? How do these, you know, how is it that the shadow of Peter heals someone? Wie kann es sein, dass der Schatten von Petrus jemanden geheilt hat? Oder? How do these unusual miracles take place? Wie kommen diese ungewöhnlichen Wunder? Wie konnten diese Wunder geschehen? A very simple answer. Eine sehr einfache Antwort. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. That's the answer to how these things happen. Das ist die Antwort darauf, wie konnte sowas geschehen? Let's look at Acts chapter 1 verse 8. Lasst uns Apostelgeschichte 1 Vers 8 lesen. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Now I want to look at especially one word in that scripture. Ich möchte auf ein Wort in dieser Bibelstelle ganz besonders anschauen. It's the word power, Kraft. Power. Es ist das Wort Kraft. And this word in the Greek is dunamis. Und das Wort im Griechischen ist dunamis. And now this is a word that is so much more than we normally think about. Und das ist ein Wort, das so viel mehr ist, als wir normalerweise darüber nachdenken. It's used 120 times in the New Testament. Es wird 120 Mal im Neuen Testament verwendet. And 18 of those times it is not translated power. Und 18 Mal von diesen Stellen wird es nicht als Kraft übersetzt. It is translated miracle. Es wird als Wunder übersetzt. 18 times. Als Wunderkraft. 18 Now, Mal. Another 12 times. Nochmal 12 Mal. It's translated mighty works. Es wird es als mächtige Werke übersetzt. But most of the time it's translated power. Aber meistens wird es als Kraft übersetzt. When the Bible uses the word miracle, wenn die Bibel das Wort Wunder benutzt, when the New Testament uses it, also wenn das Neue Testament dieses Wort benutzt, most of the time it is this dunamis. Meistens ist es dieses Dunamis-Wort. And we don't even realize what it is God has put into us. Und wir realisieren noch nicht einmal, was es wirklich ist, was Gott in uns hineingelegt hat. The Bible says when you receive the Holy Spirit, die Bibel sagt, wenn ihr den Heiligen Geist empfangt, you will receive power. Werdet ihr Kraft empfangen. You will receive this miracle ability inside of your life. Ihr werdet diese Wunderkraft empfangen in eurem Leben. You are not ordinary people. Ihr seid nicht gewöhnliche Menschen. When we receive the Holy Spirit, we are not just ordinary. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen, sind wir nicht einfach nur normal. We are filled with a superpower from God. Wir sind erfüllt mit der Superkraft Gottes. There is an ability within us to do things that are beyond natural ability. Da ist nun eine Fähigkeit in uns, die darüber hinausgeht, über unsere normalen Fähigkeiten. When we look at these superheroes, wenn wir auf diese Superhelden schauen, I want to tell you something. Christians should be even more than these superheroes. Ich sag euch mal was, die Christen sollten sogar noch mehr sein als diese Superhelden. We look at ourselves and we think we're so weak. Wenn wir uns auf uns selbst schauen, dann denken wir immer, oh, wir sind so schwach. This is a sad thing about Christians. Das ist das Traurige an Christen. We always look at what we don't have. Wir schauen immer auf das, was wir nicht haben. I shouldn't say always. Ich sollte nicht immer sagen. We often. Sehr oft. We often look at how weak we are. Sehr oft denken wir daran, wie schwach wir sind. We often look at our problems. Sehr oft schauen wir auf unsere Probleme. We look at the mountains. Wir schauen auf die Berge. And that hold us back from going where we need to go. Die uns daran hindern, dahin zu gehen, wohin wir gehen sollten. And we shouldn't look at that. Aber wir sollten nicht darauf schauen. We should look at how powerful God is. Wir sollten darauf schauen, wie kraftvoll Gott ist. And we should realize that there, with God, there is nothing impossible. Und wir sollten uns eingestehen, dass mit Gott nichts unmöglich ist. When you receive the Holy Spirit, you receive power. Wenn ihr den Heiligen Geist empfangt, dann empfangt ihr Kraft. The one who lives inside of you is the creator of heaven and earth. Derjenige, der in euch lebt, ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. And there is no limitation in him. Und es gibt keine Begrenzung in ihm. What is impossible with man is possible with God. Was unmöglich für den Menschen ist, das ist bei Gott möglich. And we need to see that in our lives. Und wir müssen das in unserem Leben sehen. And we need to stop looking at ourselves as not able to do. Und wir sollten aufhören, uns selbst zu sehen, nur als Leute, Menschen, die nicht fähig sind, das und das zu tun. There is supernatural power available to us. Es gibt supernatürliche Kraft. Sie ist bereit für uns. Let's look at a few of the things that God has the Bible reveals as supernatural works of the Holy Spirit. Lass uns ein paar Dinge aufdecken, die die Bibel als übernatürliche Kraft aufzeigt. You know, we say supernatural. Wir sagen übernatürlich. I always say this. Ich sage das immer. But I want to say, let's say superpower. Aber lass uns das als Superkraft ausdrücken. Know, put it in the superhero genre. Setz es in dieses Superheld-Genre. You know, I am Superman. Ich bin Superman. I don't fly, but man, my prayers can fly. Ich flieg zwar nicht, aber naja. My prayers can fly. Meine Gebete können fliegen. My prayers are faster than a train. Meine Gebete sind schneller als ein Zug. The shield of faith that I have, man, that can stop any bullet that's coming my way. Ja, das Schild des Glaubens, das ich habe, das kann jedes Hindernis aufhalten, das sage ich euch. You know, you need to understand, we'll talk about this in a little balance wir werden, here. Wir werden gleich nochmal darüber sprechen, damit ihr es besser versteht, ja? But listen to this unbelievable stuff that works through the Holy Spirit. Aber hört euch das an, die Werke, die durch den Heiligen Geist geschehen. 1 Corinthians chapter 12 verses 7 through 11 talks about some of the works of the Holy Spirit. 1. Korinther 12 Vers 7 bis 11 spricht über die Werke des Heiligen Geistes. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Now, those are just some of the things, some of the workings of the Holy Spirit. Das sind nur ein paar von den Wirkungen des Heiligen Geistes. I'm going to do a little teaching now. Ich mache jetzt mal eine kurze Lehre. We'll go into some scriptures here. Wir gehen jetzt in ein paar Bibelstellen hinein. Don't go to sleep on me. Also schlaft nicht gleich ein. But let's look at this from 1 Corinthians here. Lass uns das nochmal den 1. Korinther anschauen. It shows nine different gifts. Es zeigt uns neun verschiedene Gaben. The first category, you can divide it up into three areas. Also ihr könnt es in drei Bereiche unterteilen. The first category talks about knowledge gifts. Die erste Kategorie spricht about Erkenntnisgaben. The word of wisdom. Das Wort der Weisheit. The word of knowledge. Das Wort der Erkenntnis. And the discerning of spirits. Und die Gabe der Geisterunterscheidung. The word of knowledge is knowing what to do about something when you wouldn't know by natural means. Also das Wort der, what was it word? Knowing what to do about something. Also, yeah, the first one, yeah? Yeah, wisdom, okay. Word of knowledge, word of wisdom. Genau, das Wort der Weisheit ist das, die Gabe, jemanden etwas zu sagen, obwohl man nicht davor nicht weiß, worum es sich überhaupt handelt. You have all the information you need, du hast alle Informationen, die du brauchst. But you absolutely don't know by natural means what to do with that information. Aber du weißt wirklich nicht durch deine eigene Kraft und durch dein eigenes Wissen, was du damit machen sollst. And there's a word of wisdom that comes to you. This is what I need to do. Und da kommt ein Wort der Weisheit zu dir und dann weißt du, das ist es, was ich tun muss. Supernatural gift from God. Das ist eine übernatürliche Gabe von Gott. to know what to do in that situation. Dass man weiß, was man tun soll in dieser Situation. Another one is the word of knowledge. Ein anderes ist die Gabe der Erkenntnis. That's where a word comes to your heart about something that you would never know by natural ways. Und das ist, wenn ein information comes to you. Wenn Information zu dir kommt, die du aus eigenem Wissen nie wissen, was du aus eigenem Wissen niemals erfahren konntest. Let me give you an example. Lass mich euch ein Beispiel geben. You've heard about my friend Scott 30 years ago. Ihr habt schon von meinem Freund Scott gehört vor 30 Jahren. We were praying one day. Wir haben eines Tages gebetet. Scott said, please pray for a toothache I had last night. Und Scott hat damit zu mir gesagt, bitte sprich für ein Zahnleiden, was ich da gehabt habe. A word of knowledge came to me. Ein Wort der Erkenntnis kam zu mir. As we prayed, the word came to me that he had a tumor and that it was death was connected with it. Und als wir gebetet haben, habe ich dieses Wort der Erkenntnis bekommen und Gott hat mir gezeigt, dass es da einen Tumor gibt und der diese Zahnschmerzen auslöst. That was a word of knowledge from God. Das war ein Wort der Erkenntnis von Gott. I didn't tell Scott at that moment. Ich habe es Scott in diesem Moment nicht gesagt. I told the pastor of our church at that time. Ich habe es aber dem Pastor unserer Gemeinde erzählt zu dieser We Zeit. We prayed for him. Wir haben für ihn gebetet. Over a period of 2 weeks, he discovered from the dentist there was no problem. Und nach zwei Wochen ist dieser Mann zum Zahnarzt gegangen und dort wurde gesehen, dass es dort kein Problem mehr gab. Finally they sent him to another doctor. Dann haben sie ihn wieder zu einem anderen Doktor geschickt. They found a tumor behind his ear. Und dann haben sie einen Tumor hinter seinem Ohr entdeckt. They operated. Sie haben das operiert. But before the operation they said, oh, it's really easy, there's no problem. Und vor der Operation haben sie gesagt, Mensch, das ist ganz einfach, es gibt überhaupt kein Problem dabei. Because of that word of knowledge. Durch dieses Wort der Erkenntnis habe ich allen Leitern unserer Gemeinde gesagt, wir müssen fasten und beten für unseren Bruder Scott. I don't believe it's just as simple as they said. Ich glaube nämlich nicht, dass es so einfach ist, wie die Ärzte das gesagt haben. After many hours of operation, nach vielen Stunden Operation, they came out and said the tumor was massive. It went all the way around his brainstem. Haben die Ärzte gesagt, dieser Tumor war so massiv, dass es ging am Ohr, den ganzen Kopf herum. But they were successful. Aber sie waren erfolgreich. And he lived. Und er lebt. The only problem he had was he was deaf in one ear. Das einzige Problem, was er zurückbehalten hat, er blieb taub auf einem Ohr. A word of knowledge. Ein Wort der Erkenntnis. And then we understood, we need to pray and we need to fast and we need to stand and help our brother. Nach diesem Wort der Erkenntnis verstanden wir müssen fasten, wir müssen beten für diesen Bruder Scott. Supernatural. Das ist übernatürlich. This is the Holy Spirit. Das ist der Heilige Geist. Where he can work supernaturally. Der übernatürlich arbeiten kann. Discerning of spirits. Unterscheidung der Geister. Knowing what spirit you're dealing with. Dass du weißt, mit welchem Geist und welchen Geist es sich handelt. Is it a human spirit that we're working with? Arbeiten wir gerade mit einem menschlichen Geist? Is it an evil spirit that we're working with? Ist es vielleicht ein böser Geist, der uns über den Weg läuft? Or is the spirit of God? Oder ist es der Geist Gottes? Working at this time. Der gerade in dem Moment arbeitet. It's very important for us to know at times what's happening. Und manchmal ist es wirklich wichtig für uns, dass wir wissen, was eigentlich passiert. A person comes with a problem. And it's important to understand where is the source of that problem. Und manchmal, wenn eine Person kommt und ein Problem hat, dann ist es sehr wichtig zu wissen, was ist der Ursprung dieses Problems. The Holy Spirit can show us. Der Heilige Geist kann uns das zeigen. This is supernatural. Das ist übernatürlich. You understand something that you would never know by your own ability. Du verstehst etwas, was du niemals durch deinen eigenen Verstand herausfinden konntest. The next group is called the power gifts. Die nächste Gruppe ist die sogenannten Kraftgaben. Gifts of healings. Die Gabe der Heilung. Gifts of miracles. Die Gabe der Wundertaten. And what's called the gift of faith. Und die Gabe des Glaubens. Healings can deal with hearts, they can deal with your soul, with your body. Heilung kann mit der Seele zusammenhängen, mit dem Herzen, mit dem Körper. God can heal you in so many ways. Und Gott kann dich auf so vielen Arten und Weisen heilen. And understand this, healing flows through the Holy Spirit. Und versteht das, Heilung fließt durch den Heiligen Geist. And the Holy Spirit is the one who's flowing through us. Und der Heilige Geist ist derjenige, der durch uns durchfließt. Now, understand too, We don't own the Holy Spirit. Also noch einmal, wir besitzen den Heiligen Geist nicht als we Besitzer. We don't control him. Wir kontrollieren ihn auch nicht. So really, it's not that I have a gift of healing. Also es ist nicht wirklich so, dass ich die Gabe der Heilung habe. I don't like that terminology. Ich mag diesen Ausdruck gar nicht so sehr. You know what I have? Wisst ihr, was ich habe? I have the Holy Spirit living in me. Ich habe den Heiligen Geist, der in mir lebt. And the Holy Spirit heals people. Und der Heilige Geist heilt die Leute. And therefore, if I am able to let the Holy Spirit flow through my life, also wenn ich fähig bin, den Heiligen Geist durch mein Leben hindurchfließen zu lassen, people can be healed. Können Menschen geheilt werden. Miracles are things that happen that are impossible in natural terms. Wunder sind Dinge, die eigentlich unmöglich sind in unseren Termen zu vollziehen. I've heard of people growing new limbs. Ich habe gehört, dass neue Unterarme gewachsen sind bei a Menschen. Miracle. Das ist ein Wunder. I have seen a lady raised from the dead. Ich habe sogar schon eine Frau gesehen, die von den Toten aufgeweckt when you wurde. Are dead, you are dead. Wenn du tot bist, bist du tot. You are, it's over. Dann ist es vorbei. So, to be raised from the dead means that's a miracle. Wenn du vom Tod auferweckt wurdest, bedeutet das dann? That's not a healing, that's a miracle. Dann ist es ein Wunder. And I've seen it happen. Und ich habe es gesehen. And if you want to know more about that, I can tell you sometime. Und wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, ich kann euch das gerne erzählen. It's a fun story. Es ist eine witzige Geschichte. And the gift of faith. Die Gabe des Glaubens. All of us as Christians have faith. Jeder von uns als Christ hat Glauben. This is not the ordinary faith. Aber das ist hier nicht der normale Glauben. This is a special gift from God. Das ist eine comes into your heart, das ist eine spezielle Gabe Gottes, welche in dein Herz kommt. That you are able to believe for something that looks absolutely impossible. Dass dich dieser Glaube befähigt, dich dazu, etwas zu glauben, was nach menschlichen Maßstäben absolut unmöglich ist. You don't generate this. Du produzierst das nicht. The Holy Spirit is the one who gives as he sees fit and when he wants to. Es ist der Heilige Geist, der gibt und zeigt, wem er will. The next group, die nächste Gruppe. Gift, these are the spoken gifts. Das sind die Sprachgaben. The gift of prophecy. Es ist die Gabe der Prophetie. Not only future things. Nicht nur die zukünftigen Sachen weissagen. But the gift of prophecy is being able to hear what God is saying about a situation now, the past or the future. Die Gabe der Prophetie ist einfach zu hören von Gott, was wichtig ist für jetzt, für die Vergangenheit oder für die Zukunft. What is God saying? Was sagt Gott? The gift of prophecy is the testimony of Jesus. Die Gabe der Prophetie ist das Zeugnis Jesu. What is Jesus saying? Was sagt denn Jesus eigentlich? What is a now word from God? Was ist ein jetziges Wort von Gott? And we need to hear that. Wir müssen das hören. The Bible says it will build us up and make us strong. Die Bibel sagt, es wird uns aufbauen und uns stark machen. Then the Bible talks about the gift of other tongues. Dann spricht die Bibel von verschiedenen Arten von Sprachen zu reden. And this gets a little complicated because there's several different tongues mentioned in the Bible. Denn es gibt sehr viele verschiedene Sprachen in der Bibel. But this one is specifically talking about a message to the church in a tongue. Aber diese Gabe spricht darum, dass es eine Botschaft an die Gemeinde übermittelt wird, aber in einer anderen Sprache. Someone is inspired to speak in a language he doesn't know naturally. Jemand ist inspiriert, eine Sprache zu sprechen, die er vom Natürlichen her gar nicht gelernt hat und gar nicht sprechen kann. And speaks it out. Und wenn er das ausspricht, and then the next gift comes in connection with it. Und die nächste Gabe kommt in Verbindung damit. Someone else or that person himself. Jemand anders oder die Person selber has an interpretation for that. Hat eine Interpretation dafür. And God is speaking a message to the hearts of his people. Und der Geist Gottes spricht eine Botschaft in das Herz der Menschen hinein. As I said, these are just some of the things that the Holy Spirit, some of the ways the Holy Spirit works. Und wie ich schon gesagt habe, das sind nur einige der Dinge, wie der Heilige Geist arbeitet. Can we be superheroes? Können wir Superhelden sein? Absolutely. Absolut. Not in the sense that we are a hero. Nicht in dem Sinn, dass wir selbst Helden sind. But in the sense that we are able to touch people's lives and see them rescued. Aber auf der Art und Weise, dass wir das Leben der Menschen berühren können und sehen können, wie sie gerettet werden. And there are no limits. Und es gibt dort keine Grenzen. There's no limits to what God can do. Es gibt keine Grenzen für das, was Gott tun kann. Again, we look at ourselves as so weak. Und nochmal, wir schauen uns oftmals so selbst an, so, ach, wir sind so schwach. When we shouldn't. Aber wir sollten das nicht. We should put on our cape. Wir sollten unseren Umhang umlegen. And you know what our cape is? Und wisst ihr, was unser Umhang ist? The Bible says, "Clothe yourself with the Lord Jesus Christ." Die Bibel sagt, kleidet euch selbst mit dem Herrn Jesus. Jesus says, "You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you." Und Jesus hat gesagt, ihr sollt Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. We need to step into who we are as Christians. Wir müssen da hineinsteigen in das, was wir als Christen wirklich sind. We shouldn't have this mentality, "Oh, I'm so weak and I'm just a person." Und wir sollten nicht diese Einstellung haben, oh, ich bin so schwach, ich bin doch nur ein Mensch, eine We Person. Should say, I'm a son and, or daughter of the living God. Wir sollten sagen, ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter des lebendigen Gottes. I am full of the power of the God who created the heavens and the earth. Ich bin voller Kraft von der Kraft Gottes, der die Himmel und die Erde geschaffen hat. And with him there is nothing impossible. Und durch ihn ist nichts unmöglich. This is an exciting way to live. Das ist eine sehr aufregende Art und Weise zu leben. So much more than these fake superheroes. Das ist viel aufregender als diese falschen Superhelden. You know, all those people, the real people who are trying to do those things, diese I bet they wished that they had the power that you and I have. Ich denke, ich schätze echt, dass diese Superhelden, die ich euch gezeigt habe, diese echten, die wirklich leben, die würden sich wünschen, diese Kraft zu haben, die wir besitzen. They're going out there trying to help people in their own natural power. Sie gehen hinaus und versuchen, Menschen zu helfen durch ihre eigene natürliche Kraft. We are so much more than that. Aber wir sind doch so viel mehr als das. We can go out and touch people's lives with God's power. Wir können hinausgehen und die Leben der Menschen berühren durch Gottes Kraft. Now let's look at a few more scriptures, a little bit more teaching here. Lass uns noch ein paar mehr Bibelstellen angucken, ein bisschen mehr Lehre. Is it okay to learn here this morning? Ist es in Ordnung, ein bisschen zu lernen heute Morgen, um von der Bibel zu lernen? 1. Corinthians chapter 2, verse 4 and 5. 1. Korinther 2, Vers 4 und 5 sagt, This is the attitude of the Apostle Paul. Das ist die Einstellung des Apostel Paulus. Mein Wort und meine Botschaft wirken nicht durch Tiefsinn und Überredungskunst, sondern weil Gottes Geist sich darin mächtig erwies. Euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes. When he says Kraft, he's saying dunamis. Wenn er das Wort Kraft benutzt, meint er Dunamis, also Wunderkraft. When he said a demonstration of the Macht, demonstration of Wenn er von der Demonstration der Macht spricht, that's dunamis. Dann spricht er auch hier wieder von Dunamis, Wunderkraft. A demonstration of miracle power. Eine Demonstration von Wunderkraft. Now that again, I'm not. It's not that there's going to be a miracle every time. Nochmal, es geht nicht darum, dass jedes Mal ein Wunder passiert. That's a description of the level of power. Das ist nur die Beschreibung der Ebene der Kraft. The power that's coming and being demonstrated is miracle level power. Die Kraft, von der hier gesprochen wird, das ist einfach diese Wunderkraft. 2. Timotheus, chapter 3, verse 5. 2. Timotheus 3, Vers 5. Sie geben sich zwar den Anschein der Frömmigkeit, aber von der wahren Lehre, von der Kraft, aus der echte Frömmigkeit lebt, wollen sie nichts wissen. Halte dich von diesen Menschen fern. Church, there's some people who just, some Christians who say, no, we just want the nice, sweet, easy stuff. Es gibt so Christen da draußen, die sagen, nein, ich will bloß das nette, das leichte Zeug. Let's just hold hands and Lass uns einfach an den Händen sing, festhalten I love you. Und einfach singen, oh, ich liebe dich, ich liebe euch. No, let's put on our capes. Nein, lass uns den Umhang umlegen. And let's go out. Und lass uns hinausgehen. And let's touch the world with the power of Jesus Christ. Und lass uns die Welt berühren mit der Kraft von Jesus Christus. Please don't take me literally. I'm not. I'm also really, nehmt mich jetzt nicht wortwörtlich, ja. I'm not talking about real capes. Ich spreche nicht von echten Umhängen, ja. So if you hear that, don't think, oh, Jim's gonna have a Superman party next week. Also denkt jetzt nicht, Jim wird eine Superman Party nächste Woche geben. We need to be very clear. It's not our power. Wir müssen einfach uns bewusst sein. Es geht hier nicht um unsere Kraft. I'm looking in terms of a Superman, but it is not my power. Ich spreche jetzt zwar in der Terminologie von Superhelden, Superman, aber es geht hier nicht um unsere Kraft. 2. Korinther 4, Vers 7. Ich trage diesen Schatz in einem ganz gewöhnlichen zerbrechlichen Gefäß. Denn es sollte deutlich sichtbar sein, dass das Übermaß an Kraft, mit dem ich wirke, von Gott kommt und nicht aus mir selbst. This power does not depend upon how strong you are. Diese Kraft ist nicht davon abhängig daran, wie stark du bist. Okay? Okay? It's not how holy am I, then the power will work. Es geht nicht darum, wie heilig ich bin, damit die Kraft wirken kann. How disciplined am I, then the power will work. Wie diszipliniert ich bin und dann wirkt die Kraft. We have this power from God in this weak vessel. Wir haben die Kraft Gottes in diesem schwachen Gefäß. 2. Korinther 12, Vers 9. 2. Korinther 12, Vers 9. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. In fact, when we are weak, he's really strong. Also das bedeutet, wenn wir schwach sind, dann ist er richtig stark. When we realize it is not us, wenn wir uns bewusst sind, es geht nicht, es sind nicht wir, but that God wants to work through us, aber dass Gott durch uns arbeiten möchte, then powerful things can happen. Dann können kraftvolle Dinge geschehen. So, I want to challenge you with a couple things this morning. Ich möchte euch mit ein paar Sachen heute Morgen herausfordern. Number one is this. Nummer eins ist das. Value the Holy Spirit who is in you. Schätze den Heiligen Geist, der in dir ist. Don't just take it for granted. Don't just ignore him. Ignoriere ihn nicht. Nimm es nicht als selbstverständlich hin. But realize how precious, how valuable he is in you. Sondern sei dir bewusst, wie wertvoll, wie wunderbar er in dir ist. And then the next thing is, be the person God wants you to be. Und das zweite ist, sei die Person, die Gott möchte, dass du bist. He has called us to touch and bring life to people all over this world. Er hat uns dazu berufen, Menschen auf der ganzen Welt zu berühren und zu verändern. He has called us to set the captives free. Er hat uns dazu berufen, die Gefangenen freizusetzen. He has called us to see miracles work through us in other people's lives. Er hat uns dazu berufen, dass wir seinen Geist durch uns durchwirken lassen, damit Wunder geschehen können an anderen Menschen. We need to be the people God's called us to be. Wir müssen die Art von Menschen sein, die Gott uns, wo Gott uns dazu berufen hat. So the question comes, how does that happen? Nun kommt die Frage auf, wie passiert das eigentlich? How do I live in this power that God has for me? Wie lebe ich denn jetzt in dieser Kraft, die Gott für mich bereithält? How do I let God work through my life in that kind of way? Wie kann ich auf diese Art und Weise Gott in meinem Leben wirken lassen? Number one. Nummer eins. Be humble. Sei demütig. Don't think that you can do it yourself. Denk bloß nicht, dass du das selbst tun kannst, aus dir selbst heraus. Have a humble heart and say, God, I come to be your servant. Hab ein demütiges Herz und sag einfach, Gott, ich bin hier, weil ich dein Diener sein möchte. Number two. Nummer zwei. Develop a listening ability. Entwickle eine Hörerfähigkeit, eine Hörfähigkeit. We need to hear the direction of the Holy Spirit. Wir müssen die Richtung des Heiligen Geistes hören und zuhören. And so many times he's in us and wanting to work, but we're not listening. Und so oft ist er in uns und er möchte gerne arbeiten, aber wir hören einfach nicht zu. We need to slow ourselves down. Wir müssen uns selbst zur Ruhe bringen. And we need to wait upon the Lord. Und wir müssen auf den Herrn warten. We need to ask the question, Lord, what are you saying? Wir müssen die Frage fragen, Gott, was sagst du? What do you want to do? Was möchtest du denn tun? How do you want to use me? Wie möchtest du mich benutzen? Who should I go to and who should I touch? Wohin soll ich gehen? Wen soll ich berühren? What should I say? Was soll ich sagen? What kind of prayer do you want prayed, Lord? Welches Gebet soll ich beten? If we will listen to the Holy Spirit, wenn wir auf den Heiligen Geist hören und ihm zuhören, he will work. Kann er arbeiten? Wird er he arbeiten? He will tell us what to do. Er wird uns sagen, was wir tun sollen. And then when we obey him, und wenn wir ihm dann gehorchen, then he will work all of these things we're talking about. Dann wird er auch tun und all diese Dinge tun, über die wir gerade gesprochen haben. It's not our job to go out and to do the things. Es ist nicht unser Job, einfach hinauszugehen und diese Dinge zu tun. It's not our job to go save people. Es ist noch nicht mal unsere Aufgabe, hinauszugehen und Leute zu retten. It's our job to say, Lord, what do you want me to do? Es ist unser Job, einfach zu fragen, Gott, was möchtest du tun? And then we simply do that. Und dann tun wir das einfach. We walk with the Holy Spirit. Wir wandeln mit dem Heiligen Geist. Wir gehen mit ihm zusammen. If he says to go speak to this person, you go speak. Wenn er sagt, geh und sprich mit dieser Person, dann gehst du und sprichst. If he says to pray for that person, you pray. Wenn er dir sagt, du sollst dafür beten, dann bete. If he says don't speak, don't speak. Wenn er dir sagt, sprich nicht, dann sprich auch nicht. One time the Lord told me go into a meeting and be deaf and dumb. Und eines Tages hat der Herr zu mir gesagt, geh zu einem bestimmten Treffen und sei taub und stumm. It was not a good meeting. Es war kein gutes Treffen. It was a meeting to that people wanted to, these people wanted to destroy the church that Priscilla and I were leading. Es ging bei diesem Treffen darum, dass die Leute die Gemeinde zerstören wollten, die Priscilla und ich geleitet haben. And the Lord said to me, be deaf and dumb. Und der Herr hat zu mir gesagt, sei taub und stumm. I could have argued. Ich habe nicht mal irgendwie argumentiert. But you know what? When I did not speak. Aber wisst ihr, als ich nicht gesprochen habe. And I did not react. Und ich nicht reagiert habe. Those people did not know what to do. Wussten diese Leute nicht mehr, was sie tun sollten. It really brought confusion to their minds. Es hat sie wirklich total verwirrt. How come you're not arguing with us? Wie kannst du nicht mit uns streiten? I just looked at him. Ich habe sie einfach nur angeschaut. He says, "Do you have any questions?" Und sie haben gefragt, hast du noch Fragen? I says, "Can I go to the bathroom?" Und dann habe ich gesagt, kann ich bitte zum Badezimmer gehen? That's all I said. Das ist alles, was ich gesagt habe. And it really, really confused them. Und es hat sie wirklich verwirrt. Our responsibility in any situation. Unsere Verantwortung in jeder Situation. Listen to God. Hört Gott zu. To say, God, what do you want to do and how do you want to do it? Gott, was möchtest du tun und wie möchtest du das tun? I want to hear from you. Ich möchte dich hören. And so we receive this power by the Holy Spirit in us. Also empfangen wir dann diese Kraft durch den Heiligen Geist in uns. So develop a listening ear. Also entwickelt ein zuhörendes Ohr. The third thing. Das dritte. Walk in faith. Wandelt im Glauben, geht im Glauben. When the Holy Spirit says to do something, do it. Wenn der Heilige Geist dir etwas sagt, dass du etwas tun sollst, dann tu es. Walk in faith, even if it looks crazy. Geh im Glauben, auch wenn es verrückt aussieht. If it looks too crazy, come and talk to somebody first. Wenn es zu verrückt aussieht, dann komm und sprich mit jemandem vorher drüber, ja? And maybe we'll have a word of wisdom for you. Vielleicht haben wir ja dann ein Wort der Erkenntnis für dich. Okay. Okay. But learn to be a person of faith. Also lernt, eine Person des Glaubens zu sein. It's so hard sometimes to pray for healing for someone. Manchmal ist es so schwer, um Heilung zu bitten für jemanden. Do you know why? Wisst ihr auch warum? Most of the time because we don't want to look bad. Weil meistens ist es so, wir wollen nicht schlecht dastehen. If they're not healed, then I will look bad. Denn wenn sie nicht geheilt werden, werde ich schlecht dastehen. Let's be people of faith. Lasst uns Leute des Glaubens sein. When the Holy Spirit directs us, let's say, okay. Wenn uns der Heilige Geist führt, dann sagt, okay, I'm gonna pray. Ich werde beten. I don't care what I see. Ich schäme mich nicht darum, was ich sehe. I don't care what I feel. Ich schäme mich nicht darum, was ich fühle. I'm gonna believe God. Denn ich werde Gott glauben. And the last point, und der letzte Punkt, trust God. Vertraue Gott. It's his work, it's not ours. Es ist doch seine Arbeit, nicht unsere. It's his power, not our power. Es ist seine Kraft, nicht unsere Kraft. Sometimes he has us do some things that don't look like they ended up the way we thought they should be. Manchmal ist es so, dass Dinge aufkommen, sie sehen gar nicht so aus, wie wir denken, dass sie aussehen sollten. One time I shared a word with someone that I felt the Lord was saying to my heart. Einmal habe ich ein Wort geteilt mit jemandem, wo ich dachte, was Gott mir gegeben hat ins Herz. That person acted like it made no sense to them. Und die Person hat so reagiert, als ob das überhaupt keinen Sinn für sie machen würde. I said, well, that's okay. I'm just going to trust God. Ich habe einfach nur gesagt, okay, wie was auch immer, ich vertraue jetzt einfach Gott. Maybe I was wrong. Vielleicht war ich auch falsch. Later that person came to me. Später dann kam die Person zu mir. Said you won't believe how much that really did touch my heart. Und hat sagte zu mir, du glaubst gar nicht, wie sehr das wirklich mein Herz berührt hat. And how much it's changed me. und wie sehr es mich verändert hat. You never know what's going to be happening and how it's going to happen. Du konntest nicht wissen, was passiert ist und wann, wo es passiert ist. We just trust God. Wir vertrauen einfach Gott. Will you put on your cape of the Holy Spirit? Und werdet ihr jetzt den Umhang des Heiligen Geistes umlegen? Will you let the Holy Spirit be your power? Werdet ihr den Heiligen Geist deine Kraft sein, eure Kraft sein lassen? Will you say, God, use me to touch people's lives? Willst du sagen, benutze mich, um das Leben der anderen zu berühren? Let's read two last scriptures. Lass uns noch zwei letzte Bibelstellen lesen. 2 Timothy 1:7. 2. Timotheus 1:7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. And that word is dunamis. Und das Wort ist wieder Dunamis, Wunderkraft. Let me add a definition to dunamis. Lass mich noch eine Definition zu Dunamis hinzufügen. The English word dynamite, I think in German is close to. Ja, das englische Wort Dynamite oder auf Deutsch Dynamit. Also comes from that word. Kommt auch von dem Wort Dunamis. This is powerful. Es ist diese Kraft, dieses kraftvolle. God has not given us the spirit of fear. Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben. But of power. Sondern den der Kraft. Dunamis. Dunamis. Miracle. Wunder. Dynamite. Dynamit. This is who God has made us to be. Das ist das, wozu Gott uns geschaffen hat. And added on that is love and a sound mind. Und natürlich Liebe und einen besonderen Geist. And then the last scripture. Und dann die letzte Bibelstelle. The prayer of the Apostle Paul. Das Gebet des Apostel Paulus. In Epheser 3, Vers 20 und 21. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns erdenken können, ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Ihm gehört die Ehre in der Gemeinde und durch Jesus Christus in allen Generationen, Zeit und Ewigkeit. Amen. Amen. Father, thank you. Vater, danke. For this unbelievable power. Für diese unglaubliche Kraft. Power of your Holy Spirit in our lives. Die Kraft deines Heiligen Geistes in unserem Leben. I pray that you will open our eyes. Ich bete, dass du unsere Augen öffnest. That we will not see ourselves as just weak. Dass wir uns selbst nicht anschauen als einfach nur schwach. As people just filled with problems. Als einfach nur Leute erfüllt mit Problemen. But we will see ourselves as you see us. Sondern dass wir uns selbst sehen, so wie du uns siehst. We will see ourselves filled with the power of the Holy Spirit. Dass wir uns selbst erfüllt sehen mit der